McKinsey hat die Abläufe in der Nachfolge der Finanzkrise von 2007-2008 untersucht und mit früheren Abläufen verglichen und kommt zum Ergebnis, dass in den USA der Schuldenabbau bei den privaten Haushalten bereits relativ weit fortgeschritten ist, während er in England gerade erst begonnen hat und in Spanien noch ein ganz weiter Weg zu gehen ist. Die Summe der Ausleihungen aus einem Land und der Kreditvergaben in einem Land beschreibt dessen finanzielle Position gegenüber dem Ausland und den dadurch stattfindenden Aufbau oder Abbau von Auslandsverschuldung. Bei der Frage, ob man sich per Saldo gegenüber dem Ausland verschuldet oder dem Ausland Kredite gibt, zeigen sich zwischen den Nord- und Südländern ausgeprägte und stabile Unterschiede. Die deutsche Volkswirtschaft war schon im Durchschnitt der Jahre 1992 bis 2007 trotz der Lasten der Einheit Netto-Kreditgeber gegenüber dem Ausland gewesen und hat diese Position mit durchschnittlichen Netto-Ausleihungen von 5-6% des BIP seit 2008 weiter ausgebaut. Auch die übrigen Nordländer, einschließlich Irland mit Ausnahme der Jahre 2008 und 2009, sind allesamt durchgehend Netto-Kreditgeber gegenüber dem Ausland. Die Südländer, einschließlich Frankreich, sind dagegen mittlerweile alle Netto-Kreditnehmer gegenüber dem Ausland. Das war nicht immer so. Frankreich und Italien hatten im Durchschnitt der Jahre 1992 bis 2007 noch einen Finanzierungsüberschuss gehabt. Spanien, Portugal und Griechenland dagegen waren bereits seit 1992 durchgehend Netto-Kreditnehmer gegenüber dem Ausland gewesen. Im Falle Portugals und Griechenlands geschah dies in einem Umfang, der bereits vor dem Ausbruch der Finanzkrise mit 5,8% bzw. 7% des BIP jährlich untragbar war. Großbritannien hat, wie es seiner Tradition entspricht, kontinuierlich seine Nettoverschuldung gegenüber dem Ausland erhöht. Es kann sich dies offenbar leisten, weil London Finanzzentrum ist und Geldanlagen in Pfund weltweit nachgefragt sind. Die starke Abwertung des Pfundes seit Beginn der Finanzkrise 2007 hat allerdings verhindert, dass die Kreditaufnahme im Ausland weiter anstieg. Wäre Großbritannien Mitglied der Währungsunion gewesen, so wäre es aller Voraussicht nach bei fehlender Abwertungsmöglichkeit wesentlich stärker in die Auslandsverschuldung gerutscht. Schweden dagegen ist durchgehend Netto-Kreditgeber, auf einem Niveau, das relativ zum BIP noch höher ist als das deutsche. Die Daten für beide Nicht-Euro-Länder deuten darauf hin, dass die grundsätzliche Neigung zu einer Schuldner- und Gläubigerposition gegenüber dem Ausland unabhängig ist von der Frage, ob man zu einer Währungsunion gehört. Damit ist sie zumindest teilweise auch unabhängig von den Wechselkursen bzw. dem Währungsregime überhaupt. Für die Stabilität der Währungsunion bleibt als bedenkliches Fazit: Die Südländer der Eurozone haben sich mit der Gesamtheit ihrer Volkswirtschaften, nicht nur mit den Staatshaushalten, in eine ständig wachsende Abhängigkeit von Krediten aus dem Ausland begeben. Die Geschichte zeigt, dass dies eine sehr gefährliche Entwicklung sein kann. Dann nämlich, wenn der Wille und die Fähigkeit des Auslandes, die Kreditbestände gegenüber einem Land weiter aufzustocken, plötzlich erlahmt oder, schlimmer noch, sogar das Bestreben einsetzt, die Summe der Kreditpositionen zurückzuführen. Mit einem plötzlichen Rückzug der ausländischen Kreditnehmer hatte 1930 die Krise des Deutschen Reiches begonnen. Der Abbau der Staatsverschuldung in den Südländern ist deshalb eine zwar notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung zur finanziellen Stabilisierung dieser Volkswirtschaften. Auch die gesamten Ausleihungen aus dem Ausland müssen auf ein langfristig tragfähiges Niveau zurückgeführt werden. Das wird ohne einen erheblichen Abbau der Leistungsbilanzdefizite nicht möglich sein. Dieser geschieht teilweise automatisch durch die Rückführung des Staatsdefizits, aber eben nur teilweise. Der Abbau kann entweder durch Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft erfolgen, das kostet Zeit und geht nicht ohne schmerzhafte ordnungspolitische Reformen, und oder er erfolgt durch eine Beschränkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, bei der das Risiko einer Rezession nicht ausgeschlossen werden kann. Der Abbau wird umso leichter fallen, je mehr und je schneller die Wettbewerbsfähigkeit des Exportsektors verbessert werden kann.